Deutschlandfunk, Medias Res. Weiterhin bergauf, auch mit den Geldern der Werbetreibenden, geht das Geschäft der großen Internetkonzerne. Und hier vor allem für Facebook. Das soziale Netzwerk wächst immer noch. Das ergeben die neuesten Quartalszahlen des Unternehmens weltweit. Probleme gibt es nur in Europa. Hier ist die Zahl der Mitglieder zuletzt sogar zurückgegangen. Um diesen Trend zu stoppen, investiert Facebook auch in den Journalismus, wie das Beispiel der Hamburg Media School zeigt. Daniel Buß über eine umstrittene Initiative der Hochschule, die kommenden Monat startet. Die Hamburg Media School bildet Medienmacher von morgen aus. Angehende Filmautoren ebenso wie Medienmanager und natürlich auch Journalisten. Dieser Tage feiert sie ihren 15. Geburtstag. Eine klassische Hochschule ist die HMS allerdings nicht. Weder die Stadt Hamburg noch Unternehmen bezahlen sie in Gänze. Die HMS gibt es nur, weil alle etwas in den Topf werfen, die Stadt und die Medien, für die die Hochschule ausbildet, darunter die Zeit, der Spiegel, das Verlagshaus Grüner und Jahr und mit dem NDR auch die ARD. Die HMS ist ein Public-Private Partnership, in Deutschland eher unüblich, in Amerika eher bekannt oder in Großbritannien. Wir haben das Beste aus beiden Welten, sagt Stefan Weichert, der seit 5 Jahren hier Journalisten ausbildet. Im November startet er etwas Neues, das Digital Journalism Fellowship. Die HMS will etablierten Journalisten den Weg ins Digitale weisen. Die Teilnehmer sollen lernen, wie Journalismus auf digitalen Plattformen funktioniert, etwa in sozialen Netzwerken. Es geht um das digitale Handwerkszeug, um Inhalte, aber auch um Ethik. Das Programm klingt interessant, allein der Sponsor ist Facebook ausgerechnet. Ein Unternehmen, über das viele Journalisten berichten, etwa bei Datenschutzaffären oder im Zusammenhang mit Fake News. Kritik kommt unter anderem aus der Redaktion von netzpolitik.org. Ingo Dachwitz beobachtet schon länger, wie IT-Konzerne gezielt in Medien und Journalismus investieren. Google hat diese Initiative, so sehen wir das jedenfalls, als Reaktion auf den verlorenen Kampf um das Leistungsschutzrecht hier in Deutschland ins Leben gerufen, um nicht mehr das Feindbild der Medien und des Journalismus zu sein, und baut dadurch die Nähe und sozusagen eine Softpower im journalistischen und Medienbereich auf, baut Beziehungen auf. Nach der Google-Offensive, die viele Millionen auch in deutsche Redaktionen spült, zieht Facebook jetzt offensichtlich nach. Selbst wenn die Entscheider auf Facebook-Seite vielleicht auch etwas Gutes tun wollen für die Medienlandschaft und damit für die Demokratie. Das Risiko ist für Dachwitz klar. Er packt es in die Formel Korruption durch Nähe. Ich will jetzt niemandem unterstellen, nicht trotzdem auch vielleicht kritisch über Facebook und Google zu denken, aber natürlich kann keiner die Artikel zählen, die nicht geschrieben werden an der Stelle. Gefährdet das großzügige Facebook-Sponsoring die Unabhängigkeit der Lehre und des Journalismus? Dozent Weichert kontert. In der HMS sind, glaube ich, inzwischen über 60 Unternehmen investiert als Förderer der Schule. Facebook ist einer davon, ein großer zugegeben. Und das, was wir aufsetzen an Programmen, an Weiterbildungsangeboten, ist natürlich in diesem Sinne immer als unabhängiges Angebot gedacht, wo die Förderer eigentlich nie ein Mitspracherecht haben in irgendeinem inhaltlichen Aspekt. Der breit gestreute Förderkreis der Hamburg Media School soll also für Unabhängigkeit sorgen. Wie viel Facebook für das spezielle Angebot zahlt, ist allerdings geheim. Klar ist, es reicht sogar, um den Teilnehmern die Reisekosten etwa in Silicon Valley zu bezahlen. Facebook entsendet zudem einen Vertreter in die Auswahlkommission für das Programm. Und konkret für dieses neue Angebot sagt Weichert auch: Also in das Digital Journalism Fellowship sind zurzeit noch keine weiteren Förderer beteiligt, aber wir arbeiten dran. Tatsächlich ist die Aus- und Weiterbildung von Journalisten nicht überall gänzlich unabhängig. Die Deutsche Journalistenschule in München etwa lässt sich über einen Förderkreis auch von Unternehmen fördern. Die Unternehmensberatung Roland Berger, die stark mit der Politik vernetzt ist, stiftet beispielsweise Kameras für die journalistische Ausbildung. Bei der privaten Makromedia-Hochschule müssen Anwärter etwa für den Sportjournalismus wiederum die Lehre komplett selbst zahlen, also Studiengebühren statt Sponsoring.